Ich kann das alles gut verstehen. Während meines Studiums habe ich in einem Alphabetisierungskurs Flüchtlingen, die meisten kamen aus Eritrea oder Guinea, Lesen und Schreiben beigebracht. Ich erinnere mich an Mohammed, einem Mann Anfang 30, der anderthalb Stunden lang kämpfte, während ich ihm immer wieder neue Silben aufs Blatt schrieb, ihm immer wieder die Buchstaben erklärte, bis er plötzlich verstand, wie man liest. In diesem Moment hätte ich am liebsten vergessen, dass Mohammed hinterher in ein Mehrbettzimmer in einem Container zurückgehen würde, um auf seine Abschiebung zu warten. Das bisschen Lesen, das er bis dahin lernte, würde ihm nicht helfen, etwas daran zu ändern. Und so hilft auch Nachhilfeunterricht einem Kind nicht wirklich, wenn es zu Hause kein eigenes Zimmer hat, um in Ruhe zu lesen, und wenn es bei jeder Sache, für die es Interesse entwickelt, zuerst fragen muss, können wir uns das überhaupt leisten?